Am 1. Juli 1964 sagte der französische Ministerpräsident Georges Pompidou auf dem Schlachtfeld von Verdun während einer Feier zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg: Mehr als anderswo muss hier in Verdun die Notwendigkeit hervorgehoben werden, dass die Nationen Europas ihre Erbfehden beenden. Sie haben sich hier ausgeblutet und gegenseitig erschöpft, während die außereuropäischen Großmächte ihren Aufstieg zur Weltherrschaft fortsetzten. Dieses bewusste Ausbluten lassen, das sich gegenseitig erschöpfen wollen, ist an den erstarrten Fronten des Ersten Weltkrieges vom Februar bis zum September 1916 bei Verdun in grausamer Vollendung geschehen. Wie in einer Buchhaltung wurden gegenseitig die Verluste registriert. Die eigenen Toten kamen auf das Minuskonto, die Toten des Feindes auf die Plusseite. Der Feind erlitt sehr schwere Verluste. Sie wurden sorgsam verfolgt und fortlaufend mit unseren leider auch nicht leichten Einbußen verglichen. So schreibt Erich von Falkenhayn, der Generalstabschef des deutschen Heeres, in seinen Memoiren die oberste Heeresleitung 1914 bis 1916. Verdun war seine Idee gewesen. Er muss sie auch später noch für richtig gehalten haben, wenn er in seinen Memoiren fortsetzt: Das Ergebnis war, dass das Verhältnis sich wie etwa 2,5:1 stellte. Dass also für 2 Deutsche, die außer Gefecht gesetzt wurden, drüben 5 Franzosen bluten mussten. So beklagenswert die deutschen Opfer blieben, so sicher war es doch, dass sie für eine gute, aussichtsvolle Sache hingegeben wurden. War die Schlacht vor Verdun wirklich eine gute, aussichtsvolle Sache für die Deutschen? Nach der Marne-Schlacht verblieb Helmut von Moltke formell im Amte des Generalstabschefs. Mit der Führung der Geschäfte wurde der preußische Kriegsminister Generalleutnant Erich von Falkenhayn unter Beibehaltung dieses Amtes beauftragt. Seine ersten Maßnahmen waren darauf gerichtet, aus dem Rückzug, wenn möglich, Gewinn zu ziehen. Allein dies blieb ihm versagt. Es begann der Wettlauf zum Meer, bei dem der eine der Gegner den nördlichen Flügel des anderen zu umfassen versuchte. Wegmarke dieses Wettlaufes war die Ypernschlacht mit dem militärischen Narrenstück von Langemark, wo deutsche Kriegsfreiwillige, unzulänglich ausgebildet und bewaffnet, in das Feuer der Feinde stürmten und fielen. Als Opfergang der deutschen Jugend wurde dieses Verheizen dann heroisiert. Mit der Marne-Schlacht war die Strategie am Ende. Die Taktik blieb übrig. Die Infanteristen nahmen das Bajonett vom Gewehr und griffen zum Spaten, um in die schützende Erde zu kommen. Die Kriegsmaschine kam zum Stehen, die Heere traten auf der Stelle. Der Spaten wurde zur Waffe, der Grabenkrieg begann. Die Fronten erstarrten. Bereits bei dem Wettlauf zum Meer erwies sich, dass das Zusammenwirken von Spaten, Stacheldraht und Feuer jeden Angriff zerbersten ließ. So blieb es, bis kurz vor Ende des Krieges der Tank aufkam. Die Stationen waren 1915 Winterschlacht in der Champagne, Argonnenschlacht, Herbstschlacht im Artois, Herbstschlacht in der Champagne. Im Westen bildete die Front zwischen Vogesen und Kanal einen großen Bogen. Gegen ihn richteten die Alliierten ihre Angriffe. Das blieb bis Ende des Krieges der einzige strategisch-operative Einfall des französischen Oberkommandos. Die Schlachten des Jahres 1915 hatten riesige Opfer gekostet. Die Franzosen verloren allein in der zweiten Champagne-Schlacht an die 150.000 Mann. Im Osten endete die Winterschlacht in den Masuren siegreich. Der Durchbruchssieg bei Gorlice-Tarnow leitete zwar erfolgreiche Offensiven im Osten ein, mit großen Menschen- und Gebietsverlusten für die Russen, doch zur Niederwerfung oder nur zur Friedensbereitschaft Russlands führten sie nicht. Anfang 1916 war die politische und militärische Lage sowohl bei der Entente Cordiale als auch bei den Mittelmächten unübersichtlich. Man war auf beiden Seiten ins Stocken geraten. Unklarheit kennzeichnete den Anfang des Jahres. Die Fronten lagen fest, soweit das Auge reichte. Von Flandern bis zur burgundischen Pforte lief die tief eingegrabene Stellung der Deutschen, deren Aufbrechen die Soldaten der Alliierten seit Dezember 1914 vergeblich mit allen Kräften versucht hatten. An der italienischen Grenze standen sich die Gegner, Österreicher und Italiener, ebenfalls kraftlos gegenüber. Auch hier kam keiner voran, auch hier wollte keiner zurück. Die Bulgaren, durch deutsche Kräfte unterstützt, hüteten die Tore Mazedoniens. Dort brachten Franzosen und Engländer zwar Verstärkungen an die Fronten, aber sie konnten keine Entscheidung erzwingen. Und im Osten, auf dem 4. großen Kriegsschauplatz, waren die Stellungen von Riga bis nach Tschernowitz buchstäblich in Eis und Schnee eingefroren. Überall herrschte der Grabenkrieg, die Starre, die Ideenlosigkeit. Nirgendwo gab es große Entscheidungen. Die Zeit, da die Armeen sich in kühnem Schwung in der Ebene entfalteten, schien endgültig vorbei zu sein. Neue Begriffe waren entstanden. Stellungskrieg und Trommelfeuer. Für die Westmächte allerdings war eine Entscheidung, eine Änderung dieser Situation nicht besonders dringlich. Für sie kam es darauf an, die Einkreisung der Mittelmächte, einschließlich der Seeblockade, aufrechtzuerhalten. Das war die Hauptaufgabe. Trotzdem, man machte auch hier Pläne, um den entscheidungsarmen, fantasielosen Grabenkrieg zu beenden. Die britische und französische Führung beschloss, im Frühsommer 1916 die Initiative zu ergreifen. Die Idee war recht simpel. Mit einem Massenangriff englischer und französischer Divisionen wollten die Alliierten die deutschen Stellungen an der Somme niederwalzen. Die Alliierten hatten Zeit und Geld. Anfang 1916 arbeiteten bereits amerikanische und japanische Fabriken planmäßig für die Entente Cordiale. Sie stellten sogar Granaten mit Giftgasen her. Denn von den Generalstäben war gefordert worden, endlich eine Waffe zu finden, mit der man diesen stumpfsinnigen Grabenkrieg beenden konnte. Man suchte eine Waffe, die dem Krieg wieder ein anderes Gesicht geben konnte. Man wollte wieder zum Durchbruch, zum Angriff kommen und erhoffte sich die Lösung vom Giftgas. Aber diese Hoffnung trug. Gas wurde eine im wahrsten Sinne des Wortes wetterwendische und damit höchst unsichere Waffe. Es konnte seitwärts weggehen, im Niemandsland stehen bleiben und sogar zurückströmen. Der Tank sollte schließlich dem Krieg das neue Gesicht geben. Aber dessen Umrisse standen um diese Zeit noch auf dem Reißbrett. Übrigens auf dem Reißbrett britischer Ingenieure. Im deutschen Generalstab war man sich klar geworden, dass der ursprüngliche, entscheidungssuchende Angriffsfeldzug im Westen an der Marne gescheitert war. Nun wurden alle verfügbaren Divisionen nach Osten geworfen, um hier zu siegen. Die Schlachten bei Tannenberg und an den Masurischen Seen hatten bei dieser Idee Pate gestanden. Auch dieser Plan erfüllte sich nicht. Der Generalstabschef des deutschen Heeres, General der Infanterie Erich von Falkenhayn, der Nachfolger Moltkes nach der Marneschlacht im September 1914, hatte über den russischen Gegner gesagt: Die Russen haben die fast unbegrenzte Möglichkeit, sich der endgültigen Waffenentscheidung beliebig lange zu entziehen. Das zeigte sich auch. Die Russen hatten die Tiefe des Raumes auf ihrer Seite. Das hatte schon Napoleon erfahren. Daher entschloss sich Falkenhayn, Anfang 1916 die neue Entscheidung im Westen zu suchen. Falkenhayn wollte dort angreifen, wo die gegenseitigen Belagerungslinien am stärksten drückten, und gleichzeitig die Stelle heraussuchen, die der stärkste Punkt der französischen Front überhaupt war. Das war Verdun. Dieses Verdun sollte zum schrecklichen Sinnbild für den Stellungskrieg an den erstarrten Fronten werden. Hier, von und aus Verdun heraus, konnte der französische Oberbefehlshaber Marschall Joseph Joffre seine Massen zu jeder Zeit zum Flankenstoß auf die deutschen Eisenbahnverbindungen nach Luxemburg, Thionville, Metz und Nancy führen. Falkenhayn wollte den Stier bei den Hörnern packen. Der anerkannte Historiker des Ersten Weltkrieges, Dr. Hermann Stegemann, schreibt in seiner Geschichte des Krieges über diesen Punkt. Das war kühn gedacht, stand aber im Widerspruch zu der strengen logischen Forderung, dass der Krieg von deutscher Seite nicht mehr durch abermaligen Wechsel der Angriffsfront, sondern nur noch durch Weiterführung der Angriffe an der bereits geschwächten Ostfront fortgesetzt werden konnte. Erst wenn der Russe am Boden lag, schlug die Angriffsstunde im Westen. Freilich war dem Kühnen das Glück hold und viel Verdun. So heftete sich ein großer Erfolg an die deutschen Fahnen. Vielleicht gelang es durch einen solchen Schlag sogar, das englisch-französische Bündnis zu zerreißen. Mit solchen Gedankengängen spielte die strategische Fantasie der deutschen Heeresleitung, als sie von dem Grundsatz abwich, den locus minoris resistentiae, den Platz des geringsten Widerstandes des Feindes, herauszusuchen und dort mit versammelten Kräften anzugreifen und sich rasch entschlossen, wieder auf die Franzosen zu werfen. Sie verwertete die im Osten gewonnenen Siege lediglich zur Stärkung der Abwehr, ließ den Feind in seiner den Orient beherrschenden Flankenstellung bei Saloniki ungeschoren und befahl den Sturm auf Verdun. Der Stier sollte bei den Hörnern gepackt werden. Bis dahin ist wenig zu sagen. Auch Stegemann erkennt an, dass kühne Gedanken große Erfolge bringen können. Nun beginnen die ersten Fehler. Als Falkenhayn diesen Entschluss fasste und Kaiser Wilhelms Zustimmung für seinen Plan gewann, war der deutsche Generalstabschef darauf angewiesen, sich die zum großen Sturm nötigen Kräfte aus den anderen Fronten herauszuholen, ohne diese zu sehr zu schwächen. Das war der erste Fehler. Und nun kommt der nächste. Falkenhayn dachte nicht daran, seine Verbündeten Österreich-Ungarn, Bulgarien oder die Türkei um die Stellung von Hilfstruppen oder Entlastung anzugehen, sondern um der Geheimhaltung willen, in Wirklichkeit waren es leidige Gründe des Prestiges, der Ehre, planten Falkenhayn und sein Stab im Stillen. Beinahe zur gleichen Zeit entstand im Kopf des österreichischen Chefs des Generalstabes, Konrad von Hötzendorf, ebenfalls ein neuer Plan. Auch er wollte seine Soldaten aus den Gräben herausführen. Seine Idee war ein Angriff aus den Tälern Südtirols gegen die Italiener. Doch wünschte er von der deutschen Heeresleitung 9 deutsche Divisionen zur Ablösung österreichisch-ungarischer Kerntruppen in Galizien, also bewährte Verbände, mit denen er den Stoß gegen Italien zu führen gedachte. Falkenhayn lehnte diesen Wunsch ab, ohne Begründung, wegen der Geheimhaltung. In Wirklichkeit aber, weil er, der Preuße, vom österreichischen Soldaten wenig hielt. In seinem Buch »Die oberste Heeresleitung 1914 bis 1916« schreibt er darüber: Die österreichisch-ungarischen Truppen durften in ihrer Gesamtheit für die sehr harte Kampfart an der Westfront weder als besonders geeignet noch als genügend vorgebildet angesehen werden. Die erfreuliche Tatsache, dass sie an der italienischen Grenze zähen Widerstand gegen große Überzahl leisteten, widerlegt diese Ansicht nur scheinbar. Ein erheblicher Teil des Verdienstes daran muss wohl der geringen Angriffskraft der Italiener und der Gunst des Geländes zugeschrieben werden. Hötzendorf musste zu Aushilfen greifen. Er befahl dabei Truppen an diese Front, die bisher tief in Serbien gestanden hatten. Eine Verständigung, ein Abstimmen der Pläne, ja eine gemeinsame Strategie wäre angesichts dieses gewaltigen Krieges notwendig gewesen. Aber das gab es von allem Anfang an nicht. Vielleicht war Falkenhayn noch weniger dazu geneigt als sein Vorgänger und sein Gegenspieler. Was für ein Mensch war Falkenhayn? Welche Stellung, welche Befugnisse hatte der deutsche Generalstabschef, dass er seinen stärksten Verbündeten, Österreich, im Unklaren lassen und ihm die Offensive auf Verdun einfach verschweigen konnte? Die Beurteilungen über ihn schwanken. Schön wie ein Kriegsgott. Dieser für unsere Ohren absurd klingende Ausdruck ist in Berliner Hofkreisen umgelaufen, als Falkenhayn noch Kriegsminister war. Auf der Gegenseite steht der Satz des ehrgeizigen Ludendorff, der seit 1915 gegen Falkenhayn intrigierte. Falkenhayn ist ein Verbrecher. Tatsächlich war Falkenhayn kalt, voller Sarkasmus, verschlossen, abstoßend kühl. Bei der Übernahme der Geschäfte des Generalstabschefs am 14. September 1914, 5 Tage nach dem Marne-Wunder für die Franzosen, war er Generalleutnant und jünger als die Oberbefehlshaber der deutschen Armeen, jünger sogar als die kommandierenden Generale. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde dem jungen Mann die Ernennung nicht gegönnt. Falkenhayn übersah diesen Verdruss in seinem brennenden Ehrgeiz. Ein anonym gebliebener Offizier seines Stabes charakterisiert ihn so: Falkenhayn war ein einsamer Feldherr. Die Kühle, die von ihm ausging, war für seine Mitarbeiter wie ein Hindernis, dass sie zuerst nicht springen konnten und dann resignierend nicht mehr springen wollten. Wie brennend ehrgeizig Falkenhayn war, beweisen die Einzelheiten seiner Ernennung. Am 10. August 1914, als er noch Kriegsminister war und als der Kaiser spürte, dass er Moltkes Führungskunst überschätzt hatte, schickte der Kaiser den Chef des Militärkabinetts, den Generalobersten von Lünker, zu Falkenhayn mit der Frage: Würden Sie es sich zutrauen, Moltke abzulösen, falls dieser krank würde oder sich seinen Aufgaben nicht mehr gewachsen zeigte? Falkenhayns Antwort bestand in einem selbstbewussten Ja. Das über den Menschen, Falkenhayn. Und nun die Antwort auf die Frage: Welche Befugnisse hatte der Generalstabschef des Feldheeres im Ersten Weltkrieg? Hier zitieren wir einen ebenfalls unbekannt gebliebenen Offizier der obersten Heeresleitung, dessen Meinung aber Falkenhayns volle Billigung fand, denn er hat sie als Vorwort in sein Buch »Die oberste Heeresleitung 1914 bis 1916« aufgenommen. Es wird nützlich sein, den Begriff der obersten Heeresleitung zu klären. Aufgrund der Reichsverfassung ruhte im Kriege die Führung der gesamten deutschen Wehrmacht und damit auch die oberste Leitung des Heeres, nicht etwa nur diejenige des Heeres im Felde, sondern alles dessen, was überhaupt als zum Heere gehörig anzusehen war, sowie der Marine, unmittelbar beim Kaiser als dem obersten Kriegsherrn. In seiner Person war mithin die oberste Heeresleitung verkörpert. Seine Organe in der Erfüllung der Aufgaben des obersten Kriegsherrn waren für die Landstreitkräfte der preußische Chef des Generalstabs des Feldheeres, für die Seestreitkräfte der deutsche Chef des Admiralstabes, wobei stillschweigend angenommen wurde, dass die Stimme des Generalstabschefs in Fragen, welche die Land- und Seekriegführung gemeinsam berührten, ausschlaggebend wäre. Der Kaiser hatte zur Erleichterung, besser gesagt zur Ermöglichung geregelter Geschäftsführung, dem Generalstabschef das Recht eingeräumt, in seinem Namen operative Befehle zu erteilen. Infolgedessen, mehr noch durch die geschichtliche Entwicklung, war dieser der eigentliche Träger der Befugnisse der obersten Heeresleitung geworden und jedenfalls der einzige, der für deren Handlungen oder Unterlassungen verantwortlich war. Zurück zur Ausgangslage Anfang 1916. Die Alliierten planten ihren Angriff für den Sommer 1916 an der Somme. Der deutsche Generalstab den Angriff gegen Verdun bereits für den Februar. Er wollte schneller sein, denn die britisch-französische Absicht war der deutschen Aufklärung nicht unbekannt geblieben. Der österreichische Generalstabschef bereitete seinen Angriff an der Etsch vor. Verdun, rund 250 Kilometer ostwärts von Paris, hatte seit dem 17. Jahrhundert die Aufgabe, die französische Hauptstadt gegenüber dem Osten zu decken. Das hieß vornehmlich gegenüber den Preußen, den Prussiens. Allerdings im Krieg 1870-71 fiel die Festung bereits nach sechswöchiger Belagerung. Sie war noch nicht stark genug. Daher wurde Verdun so ausgebaut und verstärkt, dass es um die Jahrhundertwende auf den Landkarten als Hauptstraßen-, Brücken- und Eisenbahnknotenpunkt mühelos zu erkennen war. Es war als Gürtelfestung gebaut worden. Rundherum mit der Front gegen Osten wurden Außenfestungen gelegt. Die wichtigsten trugen die Namen Douaumont, Vaux und Tavannes. Die Maas fließt von Süden nach Norden durch die Stadt. Diese Tatsache wird eine wichtige Rolle spielen. Seit den Septembertagen des Jahres 1914, seit dem berühmten Wunder an der Marne, lagen die Schützengräben der französischen Soldaten in weitem Bogen etwa 15 bis 20 Kilometer von der Stadt entfernt. Fast parallel dazu hatten die Divisionen der 5. Deutschen Armee ihre Stellungen, im Gestank von Schlamm, Leichen und Latrinengerüchen. Der Oberbefehlshaber war Kronprinz Wilhelm von Preußen. Sein Generalstabschef, Generalleutnant Schmidt von Knobelsdorf, ein hochbegabter Generalstabsoffizier. Mit dieser 5. Armee wollte Falkenhayn angreifen. Hier bei Verdun glaubte er an die Illusion der lokalisierbaren Krise. Denn in seiner Denkschrift zur Begründung dieses Angriffs hieß es: Die deutsche Führung wird es als Angreifer ganz in der Hand haben, die Offensive auf Verdun in schnellem oder langsamem Tempo, mit voller oder halber Kraft zu führen. Oder sie nach Belieben abzubrechen. Nach Belieben abzubrechen. Das ist der große Trugschluss des damaligen Generalstabschefs des deutschen Feldheeres gewesen. Denn er verzichtete bei diesem Frontalangriff gegen den stärksten Eckpfeiler des ganzen französischen Festungssystems auf ein Grundelement der Kriegführung. Auf die Ausnutzung des Raumes als operativen Faktor. Im längst vergessenen und nicht befolgten Schliefenplan hatten klare Sätze gestanden, die solche Fantasielosigkeit verdammten. Unsere heutigen Großarmeen brauchen weite Flächen, um sich vorteilhaft entwickeln zu können. Und überdies ist der Frontalangriff eine primitive und notdürftige Kampfauffassung. Wenn aber der Soldat gezwungen wird, lediglich ein rund 15 bis 20 Kilometer entferntes Ziel anzugreifen, dann wird sein Elan gebremst. Dann wird die Eigeninitiative eingeengt. Dann wird auf das Mitdenken des Einzelnen von vornherein verzichtet. Dann wird der Krieg verwaltet. Und wenn dazu noch Täuschung kommt, dann bleiben die üblen Folgen nicht aus. Die Täuschung des deutschen Soldaten bestand darin, dass Falkenhayn gar nicht die Absicht hatte, Verdun zu nehmen. Ihm kam es auf die Festung selbst nicht an. Er wollte, dass sich die Franzosen hier ausbluteten. Selbst den Kronprinzen täuschte er und ließ ihn und seine Mitarbeiter im Glauben, dass die 5. Armee Verdun in deutschen Besitz bringen sollte. Darüber soll der einsame Feldherr notiert haben: Es ist zu befürchten, dass die Moral der Truppe leidet, wenn sie erfährt, dass nicht Verdun, sondern das Ausbluten der französischen Armee das Ziel ist. Der schlimmste Fehler dieses Unternehmens war der Ansatz des gesamten Angriffs. Es muss die Tatsache in die Erinnerung zurückgerufen werden, dass Verdun von der Maas von Süden nach Norden durchflossen wird. Beiderseits der Maas standen deutsche und französische Truppen. Die Deutschen mit Front nach Süden, die Franzosen mit Front nach Norden. Ein sinnvoller Angriff der Deutschen hätte beiderseits der Maas angesetzt werden müssen. Die deutschen Verbände auf dem Westufer des Flusses blieben jedoch zunächst in ihren Stellungen. Sie mussten in ihren Gräben bleiben, denn so stark war das deutsche Heer nicht mehr, dass es an die Fronten beiderseits des Flusses die notwendigen Verstärkungen an Personal und Material hätte geben können. Zu diesem Punkt sagt Falkenhayn in seinen Entschuldigungsmemoiren: Wollte man zu beiden Seiten der Maas, vom Argonnenfuß im Westen bis zur Orrniederung im Osten angreifen, so wäre der Einsatz von sehr viel mehr Truppen und Artillerie nebst Munition nötig gewesen, als zur Verfügung standen. Auf mehr als etwa 26 Divisionen hatte man die Stärke der Heeresreserven an der ganzen Westfront nicht steigern können. Mindestens ein Drittel der Heeresreserven musste hinter den Frontabschnitten belassen werden, gegen die man Entlastungsoffensiven für wahrscheinlich hielt. Da die ganze deutsche Front, wenn die Heeresreserven nicht mitgerechnet wurden, mit knapp einem Mann auf den laufenden Meter besetzt werden konnte, schien diese Vorsicht nötig. Diese Bedingungen für den Westangriff konnten jedoch wesentlich gebessert werden, wenn er später als der östlich des Flusses erfolgte. Man durfte bestimmt mit einem großen Anfangserfolg des gewaltigen Stoßes im Osten rechnen. Seine Wirkung musste sich auf dem anderen Ufer insofern fühlbar machen, als die Franzosen voraussichtlich gezwungen wurden, auf die zunächst zur Hand befindlichen Kräfte des Westufers zurückzugreifen, um ihn aufzufangen. Infolgedessen war dort eine Schwächung zu erwarten. Noch wertvoller schien, dass vom Ostufer her, wenn der dortige Angriff auch nur wenige Kilometer vorkam, eine wirksame Flankierung der vorderen französischen Linien westlich der Maas durch uns möglich wurde. Sie war geeignet, den Angriff westlich vom Fluss erheblich zu erleichtern. Der Generalstabschef entschied sich deshalb dafür, den Westangriff später als den Hauptstoß beginnen zu lassen. Wie konnte Falkenhayn übersehen, dass genauso gut der deutsche Angriff auf dem Ostufer der Flankierung durch die Franzosen ausgesetzt sein würde? War der Anfangserfolg des gewaltigen Stoßes auf dem Ostufer tatsächlich zu erwarten? Das Unvorhersehbare, das Unwägbare durchkreuzte auch diese Rechnung. Auffällt, dass Falkenhayn über sich selbst schreibt, der Generalstabschef entschied sich deshalb dafür und so weiter, nicht ich entschied mich, sondern der Generalstabschef, der einsame, unpersönliche Feldherr. Es blieb dabei, entgegen der Meinung der Angriffsarmee, dass die auf dem Westufer stehende französische Front einschließlich ihrer Artillerie vom Direktangriff der deutschen Sturmdivisionen ausgespart blieb. Die Geschütze der Franzosen mussten nur nach Osten schwenken, um dem deutschen Angriff ostwärts der Maas in die Flanke zu schießen. Um diese Artillerie der Franzosen westlich der Maas durch deutsche Artillerie niederzuhalten, wären schwerste Geschütze mit großer Reichweite und in großer Zahl notwendig gewesen. Zur Verfügung standen nur 38 cm Schiffsgeschütze in geringer Anzahl. Diese waren dazu bestimmt, ihre riesigen Granaten von über 1,50 Meter Höhe nach Verdun hineinzuschießen, um den Verkehr auf dem Bahnhof und über die Maasbrücken zu unterbinden. Das Schwenken der Rohre der französischen Artillerie geschah nicht sofort. Aber als sich die Franzosen gefasst hatten, als sie merkten, dass die Deutschen ausgerechnet Verdun herausbrechen wollten und als das vorbereitende Trommelfeuer der Deutschen beendet war, als der Infanterieangriff begann, da schossen sie dem deutschen Angriff in die Flanke. Hierzu Falkenhayn in seinen Kriegserinnerungen. Die Gefahr, dass bei dem Vorwärtsschreiten im Gebiet östlich der Maas bald eine unbequeme artilleristische Fernflankierung durch den Gegner vom Westufer drohte, wurde nicht verkannt. Sie war nur durch ein Vorschieben unserer Stellungen, also einen Angriff auch drüben, abzuschwächen. Für ihn waren verhältnismäßig wenig Kräfte übrig. Es war sehr zweifelhaft, ob diese, wenn sie gleichzeitig mit dem Beginn des Angriffs auf dem Ostufer oder gar früher antraten, Erfolg haben würden. Sie hätten dann eine unerschütterte, gut ausgebaute und von überlegenem Feind besetzte Stellung rein frontal, und zwar in sehr schmaler Front, nehmen müssen. Falkenhayn spricht von einem ungünstigen Frontalangriff auf dem Westufer. Der Angriff auf dem Ostufer war aber auch frontal. Eine Möglichkeit, die französische Artillerie auf beiden Ufern der Maas zu bekämpfen, hätte darin gelegen, die schwere österreichische Artillerie, die genauso wie die der Franzosen als vorzüglich bekannt war, an die Westfront zu holen. Sie aber brauchte Konrad von Hötzendorf bei seinem eigenen Angriff in Tirol. So wenig Gemeinsamkeit es im Großen gab, so wenig auch im Kleinen. Die Frage der Leitung eines Bundeskrieges war zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn weder vor dem Kriege noch bei Ausbruch desselben geregelt worden. Zur Schlacht um Verdun werden die deutschen Angriffstruppen in dem bis dahin großartigsten Eisenbahnaufmarsch herangebracht. Sie kommen aus dem Osten, aus dem Nordosten, aus dem Norden und aus dem Südosten der deutschen Front. Selbst aus Galizien wurden Regimenter herangekarrt. Für den ersten Stoß gegen die Nordostfront der Festung wurden drei Armeekorps bereitgestellt. Alle drei Verbände setzten sich aus besonders bewährten Truppen zusammen. Westfalen, Hessen und Brandenburger standen in den Regimentern der neuen Sturmdivisionen. Georges Blanc, ein französischer Schriftsteller, schreibt in seinem Buch Verdun über die Vorbereitungen der Deutschen für diesen Angriff. Die Dörfer und Orte hinter der deutschen Front waren zum Bersten voll. Magazine aller Art wurden aufgebaut. In Reihen aufmarschierte Feldbacköfen waren in Betrieb. Ganze Stroh- und Rauffuttermieten, Berge von Hafersäcken lagen für die Pferde auf den Feldern. Stollenhölzer, Bretter, Dachpappe und Fenster zum Barackenbau wurden gestapelt. Baracken mit Sanitätsmaterial wurden gebaut. Eiserne Öfen standen zu Tausenden herum. Das war ein Reichtum an allem, bei dessen Anblick sich nur die Sorge regte, wie und ob das auch alles dahin gelangen würde, wo es gebraucht wurde. Das zweite Büro des französischen Generalstabes glaubte trotz dieser Vorbereitungen, von denen es durch Luftbeobachtung und Überläufer teilweise erfuhr, nicht an einen Angriff. Seit 1915 hatte sich bei der französischen Heeresleitung die Ansicht durchgesetzt, dass im Bewegungskrieg Festungen uninteressant geworden sind. Sie wurden nicht mehr als aktive, sondern nur noch als passive Faktoren bewertet. Hier zeigt sich, wie sehr Ansichten den Tatsachen gegenüber oft genug nachhinken. Von Bewegungskrieg war 1916 längst nicht mehr die Rede. Selbst der Generalissimus der französischen Armee, Marschall Joseph Joffre, teilte die Meinung, dass die Deutschen niemals bei Verdun angreifen würden. Die Franzosen konnten sich einen Frontalangriff dort nicht vorstellen. Sie glaubten an Angriffe in der Champagne, im Elsass, an der Somme und anderswo, aber nicht an einen Angriff gegen Verdun. Außerdem hatte die Führung der 5. Deutschen Armee, der Kronprinz und sein Generalstabschef, ein gutes Täuschungsmanöver gefunden. Bisher wurden vor einem Angriff die deutschen Gräben immer möglichst nahe an den Gegner herangetrieben, damit die Sturmtruppen eine nur kurze Distanz bis zum ersten Einbruch in das feindliche Grabensystem zu überwinden hatten. Jetzt blieben die Gräben, die auf den spärlichen Aufnahmen der französischen Flieger zu sehen waren, 500 bis 800 Meter entfernt von der eigenen vorderen Linie. Erst am 12. Februar 1916, dem Tag des ursprünglichen Angriffstermins der Deutschen, erschien dem französischen Gruppenkommando die Lage bei Verdun bedrohlich. Der hier kommandierende französische General, Herr, hatte bis zu diesem Tag nur schwache Truppen zur Verfügung, die zweifellos überrannt worden wären. Es war eine einzige Brigade mit 5 Feldbatterien. General Herr zählte nicht zu den großen Begabungen des französischen Offizierkorps. Aber was er nach dem 12. Februar tat, hätte kein anderer besser machen können. Seine Soldaten kämpften um jeden Meter. Auf diese Weise machte er der französischen Führung zwei Dinge möglich. Einmal das Ausmaß des deutschen Angriffs zu erkennen. Und zum anderen Reserven, Reserven und nochmal Reserven nach Verdun zu werfen. Trotzdem wurde er am 25. Februar auf Befehl des französischen Generalissimus Marschall Joseph Joffre durch Armeegeneral Philippe Pétain abgelöst. Pétain war damals knapp 60 Jahre alt. Seine Beurteilung nach beendeter Generalstabsausbildung hatte gelautet: Beachtenswerter Hauptmann, sowohl als Generalstäbler wie als Truppenoffizier. Vereinigt Eindringlichkeit, militärischen Blick, Entschlossenheit und Intelligenz in einem Verhältnis, wie es für einen künftigen großen Führer wünschenswert ist. Dennoch blieb Pétain über 20 Jahre nach dieser Beurteilung in untergeordneter Verwendung. Und ohne Krieg wäre seine Karriere mit großer Wahrscheinlichkeit als Oberst beendet gewesen. Am 12. Februar 1916 sollten die deutschen Sturmdivisionen angreifen. Die Truppen waren dazu bereit. Noch in der Nacht vom 10. auf 11. Februar waren die letzten deutschen Batterien in ihre Stellungen gezogen und hatten sich auf ihre Ziele eingeschossen. In der frühesten Morgendämmerung des 12. Februar ging an alle Truppen und Stäbe der Armee des Kronprinzen der Angriffsbefehl hinaus. Oberkommando der 5. Armee, an alle Soldaten. Nach langer Zeit zäher Abwehr ruft uns der Befehl seiner Majestät des Kaisers und Königs zum Angriff. Seien wir von dem Bewusstsein durchdrungen, dass das Vaterland Großes von uns erwartet. Es gilt, unseren Feinden zu zeigen, dass der eiserne Wille zum Siege in Deutschlands Söhnen lebendig geblieben ist und dass das deutsche Heer, wo es zum Angriff schreitet, jeden Widerstand überwindet. In fester Zuversicht, dass jeder an seiner Stelle sein Höchstes daran setzen wird, gebe ich den Befehl zum Angriff. Gott mit uns. Wilhelm Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen. Ernstzunehmende Chronisten berichten über diesen Tagesbefehl. Begeistert wurde der Wortlaut von Graben zu Graben weitergegeben. Solche Befehle klingen in allen Sprachen gleich und werden immer begeistert weitergegeben. Das ist keine spezielle Eigenart der Deutschen. Als der 12. Februar heraufdämmerte, regnete es, wie es bereits die ganze Nacht vorher geregnet hatte. Es goss in Strömen, unbarmherzig, alles lähmend. Dichter Dunst lag über dem durchweichten Boden. Die deutsche Artilleriebeobachtung war ausgeschaltet. Sie war blind. Und mit Trommelfeuer sollte der Angriff beginnen. Der Artillerie war die erste Rolle zugedacht. Die Hessen, Westfalen und Brandenburger waren zum Angriff bereit, trotz des Regens oder vielleicht gerade, weil es so goss. Sie wollten heraus aus dem Dreck ihrer Gräben und Löcher. Aber der Angriff wurde verschoben. Das sollte sich verhängnisvoll auswirken. Am 13. Februar früh dasselbe Bild wie am Vortage. Der Regen verstärkte sich, die Sicht für die Artillerie wurde noch schlechter. Noch einmal, wie am 12. Februar, wurde das Stichwort durchgegeben: Schlamassel steigt 24 Stunden später. Und so ging es weiter, Tag für Tag. Es regnete und schneite, was vom Himmel herunter konnte. Die Truppen mussten ihre ganze Kraft aufwenden, um die Gräben und Unterkünfte auszupumpen. Hinter den Wäldern versoffen die Stellungen der Reserven. Die Munition war kaum noch vor Nässe zu schützen. Und wie die Menschen, so litten die Pferde. Endlich, der 20. Februar, brachte klaren Sonnenschein. In diesen 9 Tagen hatte die Nervenkraft der deutschen Führung gelitten. Noch schwerer aber hatten diese Tage an der Angriffskraft der Truppen gezehrt. Dieser Regen, dieser Schnee, dieser Sturm zwischen dem 12. und dem 20. Februar waren erneut zu einem Wunder für die Franzosen geworden. Diese 9 Tage genügten ihrer Aufklärung, die Gefahr zu erkennen. Jetzt hatten sie begriffen, dass Falkenhayn Verdun tatsächlich frontal angreifen wollte, dass er den Stier bei den Hörnern fassen wollte, dass er an die Illusion der lokalisierbaren Krise glaubte. Außerdem war ihnen der Plan der Deutschen nun klar. Auf welchem Wege sie es erfuhren, weiß man nicht. Falkenhayn schreibt in seinem Buch darüber: Die Arbeiten für die geplante Operation in der Maasgegend wurden nach den Weihnachtstagen 1915 ernstlich begonnen. Auf diese Weise ist es in der Tat gelungen, den Feind über die Wahl des Angriffsabschnittes lange im Unklaren zu halten. Die ersten sicheren Nachrichten darüber scheinen ihm in den letzten Tagen des Januar oder gar erst im Februar durch eine unbedachte Äußerung in gesellschaftlichen Kreisen Berlins und durch einen Überläufer zugetragen worden zu sein. Bis zu diesem 20. Februar brachten die Franzosen Verstärkungen nach vorn. Diese 9 Tage genügten, um in den Schwerpunktabschnitt 2 Divisionen mit rund 30 Bataillonen zu bringen. Eine weitere Division lag dahinter in Reserve. Die Artillerie war wesentlich verstärkt worden. Damit war die große Chance der Deutschen vorbei. Regen und Schnee hatten einen Strich durch Falkenhayns Rechnung gemacht. Die Infanterie hätte bereits am 12. Februar angreifen können. Sturm, Schnee, Wasser, Schlamm und Dreck machten ihr wenig aus. Aber es ging um die Artillerie. Bereits im ersten Befehl für den Angriff der Armee des Kronprinzen stand der entscheidende Satz: Der Entschluss, die Festung Verdun in beschleunigtem Verfahren vorzunehmen, beruht auf der erprobten Wirkung der schweren und schwersten Artillerie. Vor Verdun wurde eine artilleristische Kraft aufgewandt, wie sie bis dahin in der Kriegsgeschichte ohne Beispiel war. Die schwere Artillerie der 5. Armee wurde durch das beste Material von allen Teilen der Front, zum Teil im Austausch gegen ältere Geschütze, verstärkt. Bei Beginn der Feuereröffnung waren in dem Abschnitt der 3 Angriffskorps 542 schwere und 306 Feldgeschütze vereinigt. Hinzuzurechnen ist die Artillerie, die hinter den deutschen Linien westlich der Maas stand. Sie wenigstens beteiligte sich am Angriff und die Artillerie des linken Nachbarn der Sturmdivisionen. Insgesamt standen 1225 Geschütze bereit. Bei den höheren Stäben hinter der deutschen Front witzelte man noch vor dem 12. Februar. Danach kann der Angriff eigentlich nur noch ein Parademarsch der Infanterie hinter dem Artilleriefeuervorhang her in die Festung hinein sein. 9 wertvolle Tage waren jedoch dem Gegner geschenkt worden, ehe der deutsche Kronprinz am 21. Februar 1916 früh um 8.12 Uhr endlich den Befehl zur Feuereröffnung geben konnte. Damit begann die erste riesige Materialschlacht des Ersten Weltkrieges. An diesem Morgen des 21. Februar 1916 schrieb der französische Divisionskommandeur General Passaga, dessen Gefechtsstand 160 Kilometer von Verdun entfernt in den Vogesen lag, in sein Tagebuch: Durch den Boden meines Unterstandes höre ich deutlich etwas wie ununterbrochenen Trommelwirbel, untermischt mit Schlägen großer Pauken. An diesem 21. Februar 1916, früh um 8.12 Uhr, brüllte es auf in den Schluchten und Wäldern beiderseits der Maas. Weder Deutsche noch Franzosen hatten derartiges bisher erlebt, auch nicht in der Herbstschlacht in der Champagne im Jahre 1915. Zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags wurde das deutsche Artilleriefeuer zum Trommelfeuer gesteigert. Die Feldbatterien verschossen 100 bis 200 Schuss in der Stunde. Dann traten die deutschen Sturmtruppen aus ihren Unterständen heraus und machten sich sturmfertig. Auf französischer Seite war man zu diesem Zeitpunkt blind. Alle Fernmeldeverbindungen in den französischen Gräben und natürlich erst recht nach hinten zu den Stäben waren zerschossen. Die französischen Artilleriebeobachter sahen nichts. Ebenso blind, wie es die deutsche Artillerie in den vergangenen verhängnisvollen 9 Tagen gewesen war. Bei den Deutschen war es das Wetter gewesen, bei den Franzosen waren es die zerschossenen Drahtverbindungen. Überall bei Verdun und in den Außenforts bei Douaumont, Vaux, Tavannes hörte man nur das irrsinnige Trommelfeuer. Das französische Oberkommando wartete ab. Marschall Joffre, der berühmte Sieger von der Marne, der mit seinem Stab rund 220 Kilometer Luftlinie von der Front entfernt lag, ließ 7 Stunden nach Beginn der deutschen Artillerievorbereitung für den Angriff in den französischen Frontbericht aufnehmen. Schwache Tätigkeit der beiderseitigen Artillerie, außer bei Verdun, wo sie eine gewisse Stärke angenommen hat. Eine gewisse Stärke. In Wirklichkeit konnte man berechnen, dass bei diesem deutschen Artillerieaufwand, beispielsweise im Wald von Herbebois, wenige 100 Meter vor der deutschen Front, alle 5 Minuten ein Poilu seinen letzten Atemzug tat. Nach alter Faustregel bedeutete das, dass zur gleichen Zeit 4 Verwundete nach dem Sanitäter schrien. Das deutsche Trommelfeuer war irrsinnig für den Menschen, aber nicht wirksam genug gegen stumpfes Material, in diesem Fall das französische Stellungssystem. Die französischen Soldaten lagen in einem zur Verteidigung günstigen Waldgelände mit dichtem Unterholz. Vor ihren Gräben hatten sie zunächst ein 10 Meter breites Drahthindernis und davor wieder einen bis zu 2 Metern hohen Astverhau aufgebaut. Der Wald davor war abgeholzt. Diese freien Flächen lagen unter flankierendem Feuer aus geschickt angelegten und im Dickicht versteckten Blockhäusern. Natürlich war es nicht möglich gewesen, dieses hervorragende Verteidigungssystem in der kurzen Zeit zwischen dem 12. und 21. Februar anzulegen. Bereits Ende 1914, als die Fronten zu erstarren begannen, war es gebaut worden. Die gewaltige Zerstörungskraft der deutschen Artillerie ging, ohne Umschweife gesagt, ins Leere. Als die Infanterie am 21.02. nachmittags 5 Uhr zum Angriff antrat, hatten 9 Stunden konzentriertes Artilleriefeuer nicht vermocht, die Flächenhindernisse zu zerstören. Dies war nur an wenigen Stellen so gelungen, dass der stürmende Infanterist gewissermaßen in einem Schwung darüber hinwegsetzen konnte. Die Westfalen, Hessen und Brandenburger wurden stärker, als sie erwarten konnten, von französischem Infanterie- und MG-Feuer empfangen. Es traf nicht zu, was Falkenhayn in seinen Memoiren schreibt. Der Angriff der Infanterie wurde mit unwiderstehlichem Schwung geführt. Man überrannte die vordersten feindlichen Linien einfach. Der Poilu des Jahres 1916 war ein zäher Kämpfer. Wer das Trommelfeuer der Deutschen überstanden hatte, wer nicht wahnsinnig geworden war, wer noch die Nerven dazu besaß, der feuerte. Verdun begann mit einem Fehlschlag. Das 7. Deutsche Reservekorps am rechten Flügel, die Westfalen, konnte zwar den Aumont-Wald nehmen, jedoch das 18. Armeekorps in der Mitte, die Hessen, vor dessen Linien der stark ausgebaute Bois de Corps lag, kam nicht aus seiner Ausgangsstellung heraus. Links hatte das 3. Armeekorps, die Brandenburger, seine Aufgabe gelöst und überall den ersten feindlichen Graben besetzt. Wenn man diese Ortsnamen auf der Karte sucht, stellt man betroffen fest, dass der Aumont-Wald ganze 2 Kilometer vor der bisherigen deutschen Front lag. In der Mitte war überhaupt kein Angriffserfolg zu verzeichnen. Und der erste feindliche Graben vor dem 3. Armeekorps war ebenfalls nur knapp 2 Kilometer von den bisherigen Stellungen entfernt. Aber der geringe Erfolg dieses Tages ist schwerlich der Truppe selbst zuzuschreiben. Sie wurde falsch angesetzt. Die Hoffnung auf restlose Wirkung des machtvollen Artilleriefeuers hatten sich nicht erfüllt. An diesem Abend des 21. Februar 1916 ahnte noch niemand, weder bei den Deutschen noch bei den Franzosen, dass aus diesem Angriff auf Verdun eine Tragödie werden sollte. Die bekannten kleinen Erfolge des Tages stärkten vielmehr auf der Seite der deutschen Truppenführung, nicht bei Falkenhayn, die Überzeugung, dass das gesetzte Ziel, Verdun, erreicht werden könnte. Hier muss gesagt werden, dass Verdun natürlich nicht das Angriffsziel für den ersten Tag war. Die Führung der 5. Armee wusste sehr genau, dass vor der eigentlichen Schlüsselfestung die Außenforts Douaumont, Vaux und Tavannes lagen. Douaumont war das erste Angriffsziel. Um 5 Uhr nachmittags war die deutsche Infanterie angetreten. Ihr blieb nur wenig Zeit, an diesem Februartag bei Tageslicht zu stürmen. Außerdem hatte seit 3.30 Uhr nachmittags wieder ein heftiges Schneegestöber eingesetzt. Am Abend des 21. Februar gruben sich die Hessen, Westfalen und Brandenburger dort ein, wo sie waren. Eingraben befehlen und sich eingraben können sind zwei verschiedene Dinge. Der Boden war steinig und gefroren. Nur 40 Zentimeter drangen beispielsweise die Soldaten des westfälischen Infanterieregiments 39 in die Erde des Aumont-Waldes ein. In diesen armseligen Löchern lagen die Dulder, als am nächsten Morgen von 5 bis 7 Uhr das französische Trommelfeuer begann. Die Westfalen waren zum Teil gezwungen, in die Ausgangsstellungen zurückzukriechen. Die französische Artillerie war bereits am 22. Februar auch aus ihren Stellungen auf dem Westufer der Maas in der Lage, ebenfalls Trommelfeuer zu schießen. Als dem Oberbefehlshaber der 5. Armee, dem deutschen Kronprinzen, nach Beginn des Angriffs gemeldet wurde, dass die französische Artillerie aus den Stellungen westlich der Maas in die Flanke besonders des rechts angreifenden westfälischen Korps schoss, sagte er: »Ich habe immer wieder darauf bestanden, dass wir gleichzeitig an beiden Ufern von Norden nach Süden angreifen müssen. Aber andere Ansichten sind leider durchgedrungen.« Die anderen Ansichten, das waren die des deutschen Generalstabschefs Erich von Falkenhayn. Orte, nur rund 2,5 bis 3 Kilometer hinter den vordersten französischen Gräben, waren keine Ziele für eine Angriffsschlacht. Damit wurde keine Operationsfreiheit für die nachfolgenden Verstärkungen gewonnen. Die Forts Douaumont, Vaux und Tavannes, von Verdun gar nicht zu reden, lagen noch als weit entfernte Wunschträume vor den deutschen Sturmtruppen. Trotz größter Anstrengung und trotz stärksten Materialaufwandes kamen die Deutschen am 21. und 22. Februar 1916 nur eine Strecke voran, die ein Fußgänger in einer halben Stunde hinter sich bringt. Wie hieß es vor Beginn des Angriffs, als man noch die großen Hoffnungen auf die Wirkung der deutschen Artillerie setzte? Danach kann der Angriff eigentlich nur noch ein Parademarsch der Infanterie hinter dem Artilleriefeuervorhang her in die Festung hinein sein. Aus dem erwarteten Parademarsch wurde eine Hölle. Am 14. Juli 1916 fiel der am 24. Januar 1888 in Leipzig geborene Philologiestudent Richard Schmiederer. Er hatte bereits 1915 die Winterschlacht in der Champagne mitgemacht. Damals schrieb er einen Brief nach Hause, der auch für sein Leiden und seinen Tod vor Verdun stehen mag. Wer die furchtbaren Tage bei Perth mitgemacht hat, der wird mit mir einig sein, dass es eine wütendere Schlacht nicht geben kann. Hier kämpfen Soldat gegen Soldat, gleichwertige, Hass- und wutentbrannte Gegner. Und tagelang wird um ein und denselben Quadratmeter Landes erbittert gerungen, bis das ganze Gelände buchstäblich ein Blut- und Leichenacker ist. Körperlich und seelisch ermüdet und angegriffen wurden wir alarmiert, mussten unsere alte Ripponter-Stellung beziehen und wurden dort sogleich von den Franzosen mit außerordentlicher Wucht und Heftigkeit angegriffen. Es war ein großes Morden mit Patronen, Artillerie, Äxten und Handgranaten, ein Donnern, Krachen, Brüllen, Schreien, als ob die Welt untergehen sollte. In 3 Tagen hatten wir auf einer Strecke von 200 Metern 909 Mann Verluste, der Feind Tausende. Das blaue französische Tuch mischte sich am Boden mit dem grauen deutschen, und die Toten lagen stellenweise so hoch, dass man hinter ihnen Deckung vor Artillerie nehmen konnte. Befehle mussten in dem Lärm von Ohr zu Ohr weitergebrüllt werden, und wenn einmal in dem Schlachtenlärm und Stöhnen der Verwundeten eine kleine Pause eintrat, hörte man hoch in der blauen Luft die Vögel jubeln und zwitschern. Der Gesang der heimatlichen Frühlingsvögel. Man hätte sich das Herz aus dem Leibe reißen können. Fragt mich nicht nach dem Schicksal der Verwundeten. Wer nicht selbst hinein zum Arzt laufen konnte, musste elendig sterben. Manche haben Stunden, manche Tage, manche eine Woche lang gelitten, bis sie starben. Und die Kämpfenden stürmten in einem fort achtlos über sie hin. Kann dir die Hand nicht geben, bleib du im ewigen Leben, mein guter Kamerad. Dass es eine wütendere Schlacht nicht geben kann, so schrieb Schmiederer seinen Eltern. Er sollte sich irren. Verdun war noch schrecklicher. Verdun lag an Richard Schmiederers Todestag noch in weiter Ferne für die deutschen Truppen. wenn es auf geradem, offenen Weg auch nur knapp 20 Kilometer bis zur Mitte der Festung waren. Die französische Stellung hatte sich als zu stark erwiesen. Die deutsche Artillerie blieb ohne den erwarteten Erfolg. Der entscheidende Fehler lag jedoch im Ansatz des deutschen Angriffs, der lediglich von Nordosten her gegen die Festung gerichtet war. Die Tatsache, dass man keine Verstärkungen für einen begleitenden Angriff auf dem westlichen Maasufer herangezogen hatte, begann sich zur Katastrophe auszuwirken. In Falkenhayns Denkschrift zur Begründung dieses Angriffs hatte gestanden: Die deutsche Führung wird es ganz in der Hand haben, die Offensive auf Verdun in schnellem oder langsamem Tempo, mit voller oder halber Kraft zu führen oder sie nach Belieben abzubrechen. Von schnellem Tempo konnte überhaupt keine Rede mehr sein. Jeder Kilometer, jede 100 Meter wurden für die verteidigenden Franzosen, aber auch für das deutsche Heer zu einer Blutmühle. Von Abbrechen sprach keiner mehr. Die Verluste waren unerhört. Für jeden Mann, der vor Verdun ausfiel, musste in den Kanonenfabriken von Krupp in Essen ein anderer Mann die Uniform anziehen. Und Frauen traten an die Stelle. Beim Gegner war es genauso. Am 25. September gelang es schließlich dem 24. Brandenburgischen Regiment, das Fort Douaumont zu nehmen. Dieses Fort war das bedeutendste Werk innerhalb der Gürtelfestung von Verdun. Ein Betonpanzer von einer durchschnittlichen Stärke von 2 Metern schützte das Innere der Festung. Im Fort konnten 500 Mann mit Waffen und Verpflegung aufgenommen werden. Aber die Festung wurde nur von 57 französischen Soldaten im Landwehralter und einem Artilleriezeugmeister verteidigt. Davon wussten aber die angreifenden Soldaten des 24. Brandenburgischen Regiments nichts. Sie erstürmten das Fort, als es noch unter dem Beschuss der eigenen Artillerie lag. Außerdem hatten sie bereits den 5. Angriffstag hinter sich. Die oberste Heeresleitung verkündete am 26. Februar: Östlich der Maas wurden in Anwesenheit seiner Majestät des Kaisers und Königs an der Kampffront bedeutende Fortschritte erzielt. Die tapferen Truppen erkämpften sich den Besitz der Höhe südwestlich von Louvemont, des Dorfes Louvemont und der östlich davon befindlichen Befestigungsgruppe. In altem Drange nach vorwärts stießen brandenburgische Regimenter bis zum Dorfe und der französischen Feste Douaumont durch, die sie mit stürmender Hand nahmen. Die französische Heeresleitung gab in ihrem Kommuniqué vom gleichen Tage den Verlust nicht zu. In der Gegend nördlich von Verdun geht die Beschießung östlich und westlich der Maas ohne Unterbrechung weiter. Auf die Angriffe des Feindes antworten unsere Truppen mit wuchtigen Gegenstößen an den angegriffenen Punkten unserer Front. Alle neuen Vorstöße der Deutschen in der Gegend von Charneville und auf der Côte du Poivre, die wir fest in der Hand haben, wurden zurückgewiesen. Ein erbitterter Kampf wird um das Fort Douaumont geführt, das ein vorgeschobenes Element der ehemaligen Organisation des festen Platzes von Verdun ist. Die Position, welche vom Feind heute Morgen in mehrfachen Angriffen erobert worden war und die ihn sehr erhebliche Verluste gekostet hat, ist von unseren Truppen wieder erreicht und überschritten worden, die alle Versuche des Feindes nicht zum Weichen bringen konnten. Mit der Wahrheit nahmen es auch damals die Heeresberichte nicht immer allzu genau. Am 6. März 1916 begann endlich der deutsche Angriff beiderseits der Maas. 15 lange Tage nach Beginn des Angriffs auf dem Ostufer. Und das war genau 15 Tage zu spät. Jetzt wurde die Situation für die Franzosen allmählich gefährlich. Versorgungsprobleme drängten in den Vordergrund. Der französische Generalstab musste Soldaten in die Festung fahren, Tote und Verwundete herausholen und vor allem Munition hineinkarren. Dazu brauchte man die sichere Straße von Bar-le-Duc nach Verdun. Diese Straße wurde jetzt zum Mittelpunkt der Überlegungen des französischen Generalstabes. Sie wurde zur Lebensader der Festung. Die Franzosen nannten sie die Voie Sacrée, die heilige Straße. La Voie Sacrée wurde zur Nabelschnur. Sie war die erste Autobahn des 20. Jahrhunderts. Auf dieser Straße wurden wöchentlich 90.000 Mann und 50.000 Tonnen Material nach vorne in die Festung befördert. Das Rattern der Motoren hörte zu keiner Stunde des Tages und der Nacht auf. Auf Sichern und Instandhalten der Heiligen Straße drängte der französische Oberkommandierende Marschall Joffre mit aller Schärfe. Und Pétain führte diesen Befehl peinlich genau aus. Er wusste auch um die Schrecken dieser Schlacht. Deshalb hatte er befohlen, dass die französischen Regimenter nur jeweils 8 Tage in die Gräben von Verdun kamen. Er wollte sie nicht ausbluten lassen. Eine Woche. Lange genug. Aber jeder Poilu wusste das. Diese Zeit ließ sich übersehen, hoffentlich sogar überstehen. und auf den General war Verlass, das wusste der französische Soldat. Falkenhayns Rechnung ging nicht auf. Die französische Armee blutete, aber sie blutete nicht aus. Die Heilige Straße wurde zu einem Paternoster für die Schlacht. Deutsche Infanteristen sind niemals bis zu ihr vorgestoßen. Hin und wieder riss eine deutsche Granate oder eine Fliegerbombe ein Loch in die sorgfältig gehütete Straßendecke. Aber das war auch alles. Die Straße blieb als Lebensader für Verdun erhalten. Das ging Monat um Monat so. Angesichts des Heldenmuts der Deutschen und Franzosen gab es keinen Grund, diese Orgie des Blutvergießens zu beenden. In Wirklichkeit war für den französischen Generalstab, oder besser gesagt für die Generalstäbe der Alliierten, Verdun spätestens seit Mai 1916 zum Wert eines bloßen Punktes auf der Karte abgesunken. Selbst der Verlust von Verdun hätte in dieser Zeit für die französische Heeresleitung keinen verlorenen Krieg mehr bedeuten können. Verdun hatte seine operative Bedeutung längst verloren. Verdun war jedoch zu einer Prestigeangelegenheit geworden. Der Verlust von Verdun, oder vielmehr der Verlust des Namens Verdun, hätte zu einem Erschlaffen des französischen Widerstandswillens führen können. Deshalb, und nur deshalb, karrten die Franzosen auf der Heiligen Straße weiterhin Menschen und Material in die Festung hinein. Die Ehre war mittlerweile ins Spiel gekommen. Die Ehre, diese unwägbare Größe. Es gibt Parallelen für solche Erscheinungen. Der Name Stalingrad bezeichnet eine. Seit Anfang 1916 arbeiteten die Briten und Franzosen an dem Plan, an der Somme anzugreifen. Die Hölle von Verdun sollte eine Filiale erhalten. Am 1. Juli begann die Somme-Schlacht mit einem Trommelfeuer von 168 Stunden Dauer. Das sind 7 grauenvolle Tage und Nächte voll Angst und Sterben. Als Antwort darauf traten die Deutschen bei Verdun noch einmal zu einem Verzweiflungsangriff an, um die feindliche Führung zu zwingen, von der Somme Verstärkungen abzuziehen und die Angriffsdivisionen dort zu schwächen. Dieser Verzweiflungsangriff gewann sogar Boden. Deutsche Truppen kamen bis zum Fort Souville. Das ist der nächste Punkt vor Verdun, den sie jemals erreicht haben. Er liegt etwa 5 Kilometer von der Stadtmitte entfernt. Heute noch steht dort ein Stein mit der Inschrift: Bis hierhin kamen deutsche Truppen 1916 beim Angriff gegen Verdun. Armeegeneral Pétain forderte immer neue Verstärkungen für Verdun. Das brachte ihn sehr bald in Gegensatz zu seinem Vorgesetzten, dem Marschall Joffre. Denn dieser kämpfte nun an der Seite der Briten mit Schwerpunkt an der Somme. Verdun war zweitrangig geworden. Die Meinungen der beiden Offiziere prallten aufeinander und führten schließlich zur Explosion. Pétain musste gehen. Am Abend des 12. Juli 1916, als sich auch der deutsche Generalstab längst auf diesen neuen Angriff der Entente an der Somme hatte einstellen müssen, erhielt der Oberbefehlshaber der deutschen Armee vor Verdun, der Kronprinz Wilhelm, einen Befehl, der mit dem Satz begann: Da das vorgesteckte Ziel nicht erreicht werden konnte, hat die 5. Armee nunmehr zur Verteidigung überzugehen. Zu dieser Zeit hatte Rumänien den Mittelmächten den Krieg erklärt. General Erich von Falkenhayn trat als Chef des Generalstabes des Feldheeres am 29. August 1916 zurück. Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und General der Infanterie Erich Ludendorff, das Legendenpaar vom östlichen Kriegsschauplatz, traten an die Spitze. In Deutschland begann bald die Militärdiktatur, die eine Diktatur Ludendorffs war. Über ihn schreibt der Historiker und Publizist Paul Sethe: Statt Falkenhayn wird nun Ludendorff den Politikern seine Ratschläge geben. Dieser General Ludendorff, dem der klare Blick fehlt, weil seine Wünsche ihm Möglichkeiten vortäuschen. Allerdings einer der ersten Befehle der neuen deutschen Heeresleitung am 2. September 1916 war folgerichtig. Er lautete: Der Angriff auf Verdun ist einzustellen. Die gewonnene Linie ist als Dauerstellung auszubauen. Über den Kampf um Verdun meinte Ludendorff: Verdun ist ein Geschwür, das an der Kraft der Deutschen zehrt. Das Ergebnis des Ringens um die Festung Verdun war also gleich Null. Zero. Das heißt, Zero nur auf den Generalstabskarten beider Seiten. In Wirklichkeit verbluteten nämlich bei Verdun die besten Infanteristen der damaligen Zeit, die Deutschen und die Franzosen. Zum ersten Mal nach 1914 sprang nach dem fehlgeschlagenen Angriff auf Verdun, nach diesem nutzlosen Ringen, der Zweifel an einem siegreichen Ausgang des Krieges für Deutschland auch in die Heimat. Der Angriff auf Verdun durch die Deutschen, der Angriff an der Somme durch die Briten und Franzosen, beide Aktionen waren fantasielos, einfältig. Der britische Schriftsteller C.S. Forrester fand über diese Planungen in den Generalstäben auf beiden Seiten ein treffendes Bild. In mancher Beziehung war es wie die Debatte einer Gruppe Wilder über die Frage, wie man eine Schraube aus einem Stück Holz herausbringen könnte. Nur an Nägel gewöhnt, hatten sie sich erst Mühe gegeben, die Schraube mit aller Gewalt herauszuziehen und heckten jetzt, nachdem das misslungen war, Methoden aus, wie sie noch mehr Kraft ansetzen, wie sie sich wirksamere Zangen beschaffen und Brechstangen und Hebel benutzen könnten, damit mehr Leute ihre Kraft zur Wirkung bringen könnten. Man konnte sie kaum dafür tadeln, dass sie nicht errieten, wie die Schraube unter Anwendung von sehr viel weniger Kraft einfach durch ein paar Umdrehungen herauszubringen sei. Denn diese Idee war so verschieden von allem, was ihnen bisher vorgekommen war, dass sie den Mann, der einen solchen Vorschlag machen würde, ausgelacht hätten. Aus erstarrten Fronten heraus konnte keine Seite zu einer Entscheidung kommen. Das Giftgas hatte sich als gefährliche Waffe erwiesen, gefährlich für jeden, den es traf. Aber das konnte auch der sein, der es abgeschossen hatte, wenn sich der unberechenbare Wind plötzlich drehte. Es sollte schließlich der Tank sein, der die erstarrten Fronten wieder aufbrach. Die wachsende Feuerkraft und die Entwicklung des Stellungsbaus machten Verteidigungsstellungen im Ersten Weltkrieg für die angreifenden Truppen, also für die Infanterie und für die Kavallerie, unüberwindbar. Daher konnte der Stellungskrieg dominieren. Der Panzer, um diese Zeit noch auf den Reißbrettern und nur in einzelnen Versuchsexemplaren bei den Briten vorhanden, sollte die neue Angriffswaffe werden, die dem Krieg wieder ein anderes Gesicht geben würde. Obwohl ein Ende des Ringens noch nicht abzusehen war, machte man sich schon früher Gedanken darüber, wie der Krieg enden sollte.